Cerospasma Berlin von Georg Klein. Regie Thomas Werner. Ich heiße K. Esch. Und K. Esch kommt heim. Ach, Berlin. Über 15 Jahre fort. Fern von Berlin. Zuletzt in diesem sogenannten Nahen Osten. Zuletzt war ich mit Leib und Seele zweiter Sekretär für Sicherheit im Palm Palace Hotel Abu Dhabi. Immer hat diesen Job ein Europäer, weil sie in Abu Dhabi eins unserer bleichen Mondgesichter brauchen, wenn nachts ein Gast, einer von uns, besoffen im Hotelpool zu ertrinken droht. Ich hasse die Araber. Ich habe die Araber von Anfang an gehasst. Ich bin durch 15 Jahre Auslandstätigkeit ein bestens ausgewiesener Spezialist für Sicherheit. Jetzt komm ich nach Hause. Immer war meine Arbeit das S. Nicht passiert. Projektschutz. Anlagensicherheit. Und wenn das doch einmal passiert war, sorgte ich dafür, dass es nach fast nichts aussah. Ich bin ein Ass. Ich bin ein krankes Ass. Ich bin ein Spitzenmann mit Oxyneuris Beta 2. Cold. Malaria. Ein neuer, ein blutjunger Virus, aber Urenkel einer alten Tropenkrankheit. Bestimmt wird man in ein paar Jährchen ein gutes Mittel gegen Oxyneuris haben. Bis dahin muss K. Esch sich selber therapieren. Wenn mich ein Anfall packt, wenn es mich schüttelt wie einen Eiswürfel im Cocktailshaker, dann greife ich in meine bunte Pillensammlung. Am besten hilft mir Cerospasma, ein Schweizer Präparat. Ein krampflösendes Mittel für Epileptiker. Nach 2, 3 Tabletten lässt der Schneesturm im Schädel nach. Und mit der Zeit habe ich auch gelernt, die Nebeneffekte von Cerospasma nicht zu verachten. Hans-Jürgen Schmiele stellt mich trotzdem ein. Trotz meines Zähneklapperns, trotz Oxyneuris Beta 2. Von Cerospasma, meinem Seelentröster, weiß Hajo Schmiele nichts. Schmiele hat eine kleine, feine Firma. Eine von diesen neuen, kleinen, feinen Firmen in Berlin. Und Hajo Schmiele hat ein Ding mit Tante Martha. Zum Glück für mich hat dieser Schmiele etwas mit meiner Lieblingstante. Am 12. Juli, übernächste Woche, wird Tante Martha 60. Ich bin nicht neugierig. Ihr 60. ist ein Ereignis für Berlin. Aber ich möchte wissen, was dieser Hans-Jürgen Schmiele... Denn meine Tante ist die letzte große Volksschauspielerin Berlins. So mit Tante Martha treibt. Fürs Fernsehen war sie in 252 Folgen die Säuglingsoberschwester Martha Zucker. Ach, Jungchen. Am Kudamm spielt sie Jahr für Jahr in immer neuen Stücken die eine Frau, der Abendkleid und Küchenschürze gleich angegossen auf den Hüften sitzen. Hans-Jürgen Schmiele ist mir ein lieber Lebenszeitbegleiter und dir in Bälde auch ein lieber Chef. Es drückt mir arg im Bauch. An meinem 60. bist du bei. Ich habe es in meinem Magen am Zoll vorbeigeschmuggelt. Ich bringe mir zum Geburtstag etwas Schönes mit, Tantchen. Du wirst dich wundern, was ich zu guter Letzt noch bei den lausigen Kameltreibern für dich gefunden habe. Wenn man mein Mitbringsel für Tante Martha vor dem Abflug im Gepäck gefunden hätte, wäre ich mindestens 2 Jahre in den Knast gegangen. Ich hasse die Araber. Ich habe sie von Anfang an gehasst. Ach, mein Gott. Endlich zu Hause. Dieser Hans-Jürgen Schmiele hat unseren Termin so knapp gesetzt, dass ich, sein K. Esch, es nur mit Hetzen pünktlich vom Flughafen an seine Firma schaffen kann. Zu ihm. Mach dem Jungen die schwierige Heimkehr nicht noch schwerer. Aber Martha, mein Goldstück, du musst jetzt gehen. Ich möchte deinen Neffen allein empfangen. Es handelt sich um ein firmeninternes Einführungsgespräch. Hans-Jürgen, versprich mir, dass du nicht unfair dem Jungen gegenüber wirst. Der Kleine hat es bei den Arabern hart genug gehabt. Fühlen Sie sich wohl, Herr Esch? Hans-Jürgen, ich bitte dich nur noch um eins. Um eine einzige Sache. Ist Ihnen zu warm bei mir? Spare dem Jungen seinen Vornamen. Du bist kein schlechter Mensch. Nenne den Jungen bitte, bitte nicht bei seinem Vornamen. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, Herr Schmiele. Es ist nur die Berliner Atmosphäre, die Heimat heizt mir ein. Wo soll ich anfangen und wann? Sofort. Sogleich natürlich. Begeben Sie sich in den Fitnessclub bei Mutter. Bei Muttern, Fitness, Kampfsport, Ernährungsberatung. Direkt am Alexanderplatz. Nehmen Sie Ihr Gepäck ruhig mit. Man darf dort sehen, dass Sie weit gereist sind. Erzählen Sie den Kampfsportlern, was Sie in Abu Dhabi und andernorts getrieben haben. Seien Sie unbescheiden, rücken Sie Ihre Talente ins rechte Licht und sagen Sie frei heraus, dass Sie Arbeit suchen. Greifen Sie zu, wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten wird. Seien Sie unbesorgt. Es wird die rechte Arbeit sein. Bei Muttern setzte ich mich an die Saftbar. Mehr brauchen Sie vorerst nicht zu wissen. Einzige Alternative wäre die Milchbar gewesen. Das Blei der Berliner Zusammenhänge wird sich noch früh genug auf Ihre Schultern sehen. Dabei hätte ich mir liebend gerne eine Zirrspaß mein Bier aufgelöst. Genießen Sie die Unbefangenheit des Anfangs. Seien Sie ganz Sie selbst. Und alles wird sich fügen. Ein Bananencocktail, bitte. Bis dann, Herr Karp. Den letzten Oxynoris-Anfall hatte ich in Abu Dhabi gehabt. Auf der Flughafentoilette, kurz nachdem ich mein Geschenk für Tante Martha hinuntergewürgt hatte. Ein leichter Schub, Kopfschmerzen, Rückenfröstel. Bei Oxynoris weiß man nie, wann der nächste Anfall fällig ist und wie arg er sein wird. Ich hatte mir das Vorbeugen angewöhnt. Ein oder anderthalb Zirrospasm auf einen halben Liter Bier. Ein wenig Alkohol verstärkt die angenehmen Nebenwirkungen erheblich. Aber bei Muttern war Kraft, Schweiß und Gesundheit angesagt. Kann ich einen Strohhalm zu meinem Bananencocktail haben? Saftbar und Milchbar waren als Palmenhaine gestaltet. Echte Palmen, bläuliche Neonröhren, die die Pflanzen mit dem richtigen Licht versorgten. Nie hatte ich bei den Arabern so saftig knallgrüne Palmwedel gesehen wie hier am Alexanderplatz. Irgendwo in meinen Gedärmen rumorte das Mitbringsel für Tante Martha. Ich war in der rechten Arbeitslaune. Mir war zum Fluchen. Aber ich dachte an meinen neuen Chef. Noch ein letztes, Herr Esch. Und daran, was mir H.J. Schmiele zwischen Tür und Angel noch ins Gewissen gesprochen hatte. Ein firmeninternes Prinzip. Das einzige Gebot, an dem wir trotz größter Flexibilität unbeirrbar festhalten. Kein Wort gegen den Allerhöchsten. Keine Schmähung des Herrn. Keine Lästerung seines Namens. Nicht hier. Und auch nicht draußen im Außendienst. Also fluchte ich nicht. Selbst wenn Sie bis zu den Knien im Unflat stehen, darf Ihnen als mein Mitarbeiter... Ich kaute auf meinem Strohhalm, K.S. sah mich um, kein unflätiges und suchte Kontakt, kein gotteslästerliches Wort und kam mit einem jungen Bodybuilder ins Gespräch. Bist du neu hier? Ich heiße Ivan. Er riet mir zu Blutorangensaft. Mit Eis aus dem Shaker. Ivan war aus Treptow. Ivan war mein erster Ostler. Ich war 15 Jahre weg gewesen. Ich kannte unsere Brüder und Schwestern aus dem Osten nur vom Satellitenfernsehen. Ivan war nett und neugierig. Sehen wir genau, was gibt es denn bei den Scheiß für Waffen? Womit hast du denn geschossen? Ja, beim Hotelsicherheitsdienst hatten wir alle dasselbe Fabrikat. Heckler & Koch, Titan, Export, 9mm. Die wird nur ins außereuropäische Ausland geliefert. Die kannst du nicht kennen, Ivan. Wir sind hier nicht von gestern in Berlin. Als Liebhaber kommst du hier an alles ran, wenn du dir Mühe gibst. Man muss nur halt einen Freund an der Hand haben. Sag mal, hast du schon mal mit einer Pumpgun geschossen? Also erzählte ich, wie ich einmal mit einer Pumpgun geschossen hatte. Ja, in Kenia, im Nationalpark. Angeblich gab es bei den Giraffen eine Überpopulation. Die Pumpgun ist eine großkalibrige automatische Schrotflinte. Eine Patronenhülse enthält 90 Schrotkugeln. Jede fast so groß wie eine Erbse. In Deutschland ist der Verkauf von Pumpguns verboten. Die Jagd mit schweren Automatikwaffen gilt hierzulande als unweidmännisch. Aus kurzer Distanz reißt die Pumpgun ein Loch zum Durchgucken. So eine Giraffe ist wirklich schnell. Aber die Wildhüter kennen sich aus und bringen dich mit dem Jeep ziemlich dicht dran. Einmal traf ich ein Tier aus optimal kurzer Distanz, weit oben, wo der Hals schon dünner wird. Der Giraffenkopf knickte mit ein, zwei Wirbeln zur Seite weg. Aber dieses Riesenvieh hörte einfach nicht auf zu laufen. Ivan war beeindruckt von meinen Jagderinnerungen. Ist ein wüster Bursche, alle Achtung. Obwohl er eigentlich ein erklärter Tierfreund war. Aber auf Tiere darfst du nicht mehr schießen. Alle Tiere sind unsere Freunde. Die ältesten Freunde der Menschheit. Ich habe noch nie auf ein Tier geschossen. Wir tranken noch zwei Gläser Blutorangensaft auf die Zukunft unserer Freundschaft. Wie heißt du eigentlich? Ich sagte Ivan, dass er mich Eschi nennen könne. Ich bin kein Russe. Und er erklärte mir, was es mit seinem Namen auf sich hatte. Auch kein Halbrusse. Denk bloß nicht, dass ich Russe bin. Dann können wir die besten Freunde werden. Ivan gab mein Gepäck dem Saftbarkeeper in Verwahrung. Komm mit. Und dann fuhren wir in seinem Geländewagen los. Vielleicht weiß ich noch Arbeit für dich. Auf der Rücksitzbank lag in einem Korb eine schlitzäugige Kampfhündin und stillte ihre beiden Welpen. Bei den Negern und Arabern da unten bist du ein bisschen brutal geworden. Ivan erklärte mir, dass gerade diese Kampfhundrasse allen Verleumdungen zum Trotz besonders sanftmütig und menschenlieb sei. Das habe ich schon oft gehört. Er sei Vegetarier und auch seine Hunde ernähre er streng vegetarisch. Das kann einen so richtig roh machen. Mit langer Leben, Im Ausland. Wir fuhren nach Lichtenberg. Aber im Kern ist es in Ordnung. Auf das Gelände eines stillgelegten Kohlekraftwerks. Das spür ich einfach. Alles war völlig finster, als müsse das alte Kraftwerk die qualm- und funkenspeiende Stromerzeugung vergangener Tage nun mit Dunkelhaft abbüßen. Nur am Seiteneingang eines riesigen Backsteinbaus brannte ein einsames Glühbirnchen. Es ging eine Wendeltreppe hinunter. In der Kellerhalle war ein Schießstand eingerichtet. Nur Mut, Eschi. Das ist unser kleiner Schießverein, exklusiv für Mitglieder. Meinen guten Freund darf man mitbringen. Siehst du den Dicken da an der Bar? Den ganz Dicken da. Den Fettsack im rosa Jogginganzug? Der das Kreuz umhängt? Das ist der Chef. Wenn du gut schießt und ich lege ein Wort für dich ein, dann bist du sein Mann. Das sah aus wie die Bar des Schießstands sah genauso aus wie die Bar im Fitnesscenter bei Muttern. Ein Wald aus Palmen. Wieder diese krankhaft gesunden Kunstlichtwedel. Geh rüber, ich sag ihm, dass du dich mit der Pumpgun vorstellen willst. Keine Angst, Eschi. Weiß dich keiner. Ivans Chef war knapp 1,60 Meter groß, aber fast genauso breit. Ich taufte ihn für mich auf den Namen Das Quadrat. Das Quadrat steckte in einem pinkfarbenen Jogginganzug und trug ein riesiges Kreuz auf der Brust. Genauer gesagt auf Brust und Bauch. Es war ein komisches Kreuz mit einem großen Ring an der Spitze und drei verschieden langen, schiefstehenden Querbalken. Ich fühlte mich hundeelend. Das eindeutige Frösteln hatte schon auf dem letzten Stück der Herfahrt begonnen. Ich sah, dass die Schützen an der Bar Bier tranken. Ich hatte ein Röhrchen Zero-Spasma griffbereit in der Tasche. Das ist eine kanadische Waffe. Jetzt wäre ich bereit gewesen, die bitteren Dinger trocken hinunterzubringen. Für die Eisbären- und Seelöwenjacht. Ivan kam zurück. Zwölfige dicke Flint in der Hand. Sie sollten sich schämen, die Kanadier. Das erste starke Kältezittern meines Oxyneures-Schubs packte mich so unvermittelt, dass ich mir auf die Zunge biss. Ja, wir haben den Lauf auf fast die Hälfte verkürzt. Für Berlin ist das praktischer. Gerade als mir Ivan die Pumpgun in die Hände drückte. Aber die Streuung, die wird natürlich größer. Man muss schon genau schießen. Mein Rücken war nasskalt. Hast du dir angesehen, wie der Schießstand funktioniert? Und ich spürte, wie sich meine Arschbacken in seltsamen Rhythmen zusammenkrampften. Die Sandsäcke werden von links durchgezogen. Gute Schrittgeschwindigkeit. Du startest die Säcke selbst mit dem Pedal. Bei Oxyneuris weiß der Kranke nie, wie schlimm sein Anfall wird. Die Wand registriert elektronisch, wie viel Schrot daneben geht. Ein Sack, ein Schuss. Ich versuchte an Tante Martha zu denken. Ja, leg los, Eschi. Das hatte mir oft geholfen. Mach mir keine Schande. Ich presste den Kolben des kanadischen Schießprügels an die Hüfte. Von der Stirn lief mir der Schweiß in die Augen. Tante Martha hatte mir noch letzten Monat eine Videokassette nach Abu Dhabi geschickt und mir einen ganz lieben Brief dazu geschrieben. Videokassette. Du hast so lange darauf warten müssen. Ach, Jöttchen, war es schwierig, eine Kopie von diesem alten Film zu bekommen. Die kanadische Pumpgun war schrecklich schwer. Zum Schluss hat Hans-Jürgen die Sache in die Hand genommen. Von den Schultern her vereisten mir langsam die Arme. Stell dir nur vor, die Richter haben inzwischen die Japaner. Bald würde das Zittern in ein unkontrollierbares Schütteln übergehen. Dein Tantchen als blutjunge Schauspielerin in strahlende Liebe. Und alle Richter haben sich die Japaner unter den Nagel gerissen. Ich schob meinen linken Fuß auf die Starttaste und sah den ersten Sandsack einpendeln. Ich weiß gar nicht, warum Strahlen der Liebe dein Lieblingsfilm mit mir ist. Ich renne doch fast die ganze Zeit in diesem hässlichen Ärztekittel herum. Ich zielte nicht, ich schoss nur. Die Handlung ist völlig verworren. Ich schaffte es nicht einmal mehr, den Fuß zwischendurch von der Startertaste zu ziehen. Seit 40 Jahren frage ich mich, warum ich am Ende tot sein muss. Die Sandsäcke kamen schneller, als ich denken konnte. Ach, die Kussszene. An meinem Sterbelager. Tante Martha spielt in Strahlen der Liebe eine junge Wissenschaftlerin, eine Ärztin oder Physikerin. Mein Partner war als Dr. Röntgen. Ein Traum. Sie ist die Assistentin von diesem berühmten Idioten, der die Röntgenstrahlen entdeckt hat. Ich war schrecklich verliebt in ihn. Am Schluss stirbt sie, weil sie bei der gemeinsamen Arbeit zu viel von seinen Strahlen der Liebe abgekriegt hat. Vielleicht triffst du Dr. Röntgen schon nächsten Monat auf meiner Geburtstagsfeier in Berlin. Ich versuchte gar nicht, die einzelnen Sandsäcke zu fixieren. Er sieht immer noch respektabel aus. Ich sah nur Tante Martha, wunderbar blass auf ihrem Sterbelager. Obwohl er schrecklich viel durchgemacht hat. Leider war der Ton des Films weg. In echt, meine ich, in den letzten 40 Jahren. Stattdessen hörte ich die Seilwinde des Schießstands quietschen. Es war der schwerste Anfall seit langem und der erste seit Jahren, den ich ohne Zero-Spasma durchstehen musste. Irgendwann nahm mir jemand die leer geschossene Flinte aus den Händen. Alle Achtung, Eschi! Besseren Einstand kannst du dir nicht wünschen. Ich erkannte meinen lieben Freund Ivan aus Treptow. Wir gehen jetzt an der Bar. Pass auf. Wenn der Chef dich segnet, dann machst du eine kleine Verbeugung. So eine Art Diener wie ein braver Junge. Sagen brauchst du ja nicht. Nur Respekt zeigen. Respekt. Kriegst du hin, Eschi. Der Chef segnet dich, sagt dazu seinen Spruch, irgendwas Altrömisches oder so. Und damit bist du ein Mitglied im Verein. Das Quadrat segnete mich. Schießen bist du echt ein Ass, Eschi. Das große Kreuz, das ihn bis auf den Bund seiner Jogginghose baumelte, war aus schwarzem Holz und von oben bis unten mit bunten Steinen besetzt. Was habt ihr da unten bei den Arabern bloß geschossen? Ich bekam ein Bier. Hoffentlich nicht auf Kamele. Und es gelang mir, eine Zero-Spasma in den Schaum zu manövrieren. Die Moslems sollen ja auch was gegen Hunde haben. Schon in der bloßen Erwartung der Wirkung ging es mir besser. So weit kann ich vom Menschen nicht verstehen. Ivan, sag mal, euer Chef, unser Chef, das mit dem Kreuz und so, ist das was Religiöses? Mach dir keine Sorgen, Eschi, der Chef ist in Ordnung. Guck mal, der trägt dieselben Turnschuhe wie ich und Hundemarke auch. Du kannst erstmal eine Nacht bei Muttern schlafen, der Laden gehört uns. Und morgen gibt's Arbeit, da müssen wir alle schön ausgeschlafen sein. Freund Ivan konnte nicht wissen, dass nach Zero Spasma plus Bier nicht an Schlaf zu denken ist. Als er mich bei Muttern allein gelassen hatte, setzte ich mich im Ruheraum des Fitnesscenters vor den Fernseher und seppte mich durch die Programme. Ja, hier bei Muttern, Fitness, Kampfsport und Ernährungsberatung. Ah, schön, dass Sie ans Telefon gehen, Herr Esch. Ich hätte Ihnen sonst eine Brieftaube schicken müssen. Passen Sie gut auf, was ich Ihnen jetzt mitteile. In ein paar Stunden werden Sie mit Ihren neuen Kollegen losziehen. Dort, wo man Sie hinbringt, wird auch ein alter Hund sein. Eine kleinwüchsige Promenadenmischung. Dackelähnlich. Ein Rüde mit grauen Borsten an der Schnauze und ungewöhnlich großen Augen. Eine oder noch besser zwei Schrotladungen für diesen Hund. Schießen Sie das alte Vieh in Stücke. Es ist schlecht möglich, H.J. Schmiele misszuverstehen. Ich legte den Hörer auf und spürte, wie sich Schmieles Eindeutigkeit auf meine Eingeweide auswirkte. Ich taumelte ins Klo, aber mein Geschenk für Tante Martha hatte seine Passage durch meinen Körper noch nicht beendet. Ich musste Geduld mit meinem Gedärm haben. Von meinen Verdauungssäften drohte dem Präsent für Tante Martha keine Gefahr. Es waren 5 große, holzige Nüsse, die Samen einer Zwergpalmenrasse, einer Art Urpalme, vom Aussterben bedroht. Die Ausfuhr der Pflanzen und ihrer Nüsse ist streng verboten. So, hier ja. Ich erkläre das nochmal auf Deutsch. Es dauerte keine 5 Minuten. Ganz einfache Arbeit. Vor unserem Besuch war es ein sehr schönes Geschäft für sakrale russische Kunst. Wir gehen durch die Eingangstür rein. Kunden können noch keine drin sein, weil der Laden erst in einer Stunde aufmacht. Der Ikonen-Heini ist immer so früh da, um seine Bildchen abzustauben. Ich knöpfe mir den Kerl vor. Ivan packte den Ikonenhändler am Hemd und beschimpfte ihn in seinem Treptow-Englisch. Und ihr macht seinen Kram kaputt. Wir, die anderen 4. Zerschlugen die Glasvitrinen in der Mitte des Raums mit den Kolben unserer Pumpgun. Spart nicht mit Munition, aber schießt euch den Schrot nicht gegenseitig in die Eier. Dann fingen meine Kollegen an, die Ikonen, die an den Wänden hingen, Stück für Stück zu zerschroten. Das Ganze soll maximal 5 Minuten dauern. Ich gebe das Signal zum Abmarsch. Wir gehen da raus wie ein Mann. So wie wir reingekommen sind. Alles klar? Alles klar? Ich suchte das, was mir Schmiele ans Herz gelegt hatte. Ein alter Hund sein. Er lag in seinem Körbchen hinter der Ladentheke. Dackelähnlich. Das Geschieße schien ihn nicht weiter zu stören. Wahrscheinlich war er taub. Ungewöhnlich großen Augen. Eines seiner Augen war weißlich trüb, vermutlich altersblind. Das andere Auge sah mich aufmerksam an. Mein Magazin war noch voll. 2-3 Schuss hätten bei Weitem genügt, aber ich hatte schlecht geschlafen und innehalten war noch nie meine Stärke. Ich stand ganz dicht vor dem Hundekörbchen. Ich schoss aus kürzester Distanz. Die Theke war nur ein Tisch und so flogen dem Ikonenhändler, dem guten Ivan, dem Freund aller Hunde, die Fellfetzen und Dackelfleischstücke bis vor die Füße. Eschi. Gott im Himmel. Ich habe nicht gesehen, wie der Ikonenhändler an die Pumpgun gekommen ist. Schwein. Mein Freund Ivan versperrte mir die Sicht. Gott. Mein Freund Ivan ist ausgesprochen breitschultrig. Außerdem hielt er mich mit der linken Bodybuilder-Faust am Hals gepackt. Du und schlug mir mit der rechten Schwein. Hand das blutige Hundekörbchen in die Ohren. Aber schießt euch den Schrot nicht gegenseitig in die Eier. Ich will gar nicht wissen, wer dann wen mit Schrot vollgepumpt hat. Gehen da raus wie ein Mann. Als Ivan etwas abbekam und er mich losließ, stolperte ich nach hinten und stürzte durch eine zerschossene Schaufensterscheibe auf die Straße. So wie wir hingekommen sind. Alles klar, Eschi? Ich sprang in Ivans Geländewagen. Der Schlüssel steckte. Der Motor lief im Leerlauf. Hinter der Rücksitzbank fiebten die Kampfhundwelpen. Als ich losfuhr, knurrte die Hündin leise, aber sie beruhigte sich schnell wieder. An der ersten Ampel tropfte es mir von der Braue ins linke Auge. Ich hätte gar nicht gemerkt, dass sie mich am Kopf erwischt hatte. Ich blinzelte das Blut weg. Ich musste sehen, dass ich heimkam. Tante Martha feierte ihren 60. Geburtstag mit einem Riesenempfang. Hayot Schmiele hatte den botanischen Garten gemietet. Im großen Gewächshaus nahm die Jubilarin die Glückwünsche und die Geschenke der Gäste entgegen. Ich war zum ersten Mal wieder unter Menschen. Ich hatte mir eine große Dattelpalme am Rande des Geschehens zum Anlehnen gesucht. Im Gewächshaus waren es exakt 25 Grad Celsius. Aber ich fror von innen. 10 Tage hatte ich Tante Marthas Zehlendorfer Villa nicht verlassen. Meine Tante besitzt 2 Heilpraktikerdiplome. Eigenhändig hatte sie mir eine Schrotkugel aus dem Haaransatz operiert und die Wunde desinfiziert. Das ist Kampferlösung. Natur pur. Außerdem hatte sie meine Tablettensammlung beschlagnahmt. Du nimmst nur noch diese Huflattich-Pastillen. Meistens lag ich mit einer Wärmflasche im Bett und sah fern. Am Morgen von Tante Marthas Geburtstag brachte Fun for Berlin eine zusammenfassende Dokumentation. Die Sendung hieß Blutige Ikonen. In den beiden Tageszeitungen, die Tante Martha abonniert hatte, war die Sache eine Woche lang als das Ikonenmassaker verkauft worden. Die Polizei hatte bekannt gegeben, dass Blutspuren von 5 männlichen Personen sichergestellt worden waren. Dabei handelte es sich in 2 Fällen um so große Mengen, dass von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen werden musste. Aber als Leiche lag nur der Dackel vor. Ich löste mich von meiner Beobachtungspalme und ging ans Getränkebuffet, um zu sehen, ob es Blutorangensaft gab. Nehmen Sie Jaffa. Ein Geburtstagsgast, ein alter Mann in einem schaurig-schäbigen Smoking, riet mir zu Blutorangensaft aus Israel. Das heilige Landes ist Saft und Süße in diesen Früchten geworden. Ihre Tante liebt diesen Saft, den roten. Oh, sehen Sie nur, wie er die Hand küsst. Mit ihm sind jetzt bereits 3 ehemalige regierende Bürgermeister anwesend. Und man rechnet noch mit einem 4. Der alte Herr hat mich am Ärmel gefasst. Allerdings der Einzige, der es ich überlegte verbissen, woher ich sein Gesicht so gut kannte. Ich kannte es bis ins Detail. An diesen herrlichen Haaren gelegen haben. Ich kannte oder die Art, wie mein Gesprächspartner die fleischige Oberlippe schürzte. Mit solchen Haaren und Augen muss man es weit bringen. Finden Sie nicht auch? Ich kannte die kleine pechschwarze Warze, die diese Lippe dicht über ihrem linken Rand zierte. Alle sind gekommen. Die Politik, die Wirtschaft, die Kunst selbstredend. Und ist sie nicht der Pfeffer in der Suppe? Unsere neue Berliner Halbwelt. Die panslawische russische Mafia, die griechisch-orthodoxe russische Mafia, die Alster. Je länger ich erfolglos überlegte, wer der alte Mann war, desto sicherer wurde ich, dass mir sein Gesicht so gut wie nur wenige andere vertraut war. Die deutschstämmige russische Mafia. Und am Arm der Gangster auch heute Abend wieder die schönsten Frauen. Von ihrer Tante abgesehen natürlich. Schauen Sie nur, jetzt überreicht er der treue Gefährte Dr. H.J. Schmiele ein winziges Paketchen, was da wohl drin sein mag. Die beiden feiern übrigens heute ihren ersten Jahrestag. Schmiele hatte die ganzen Tage nichts von sich hören lassen. Aber er war einmal nachts da gewesen. Ich hatte es bemerkt, weil ich nicht schlafen konnte. Fast 20 Jahre jünger ist als Ihre Tante? Aber verzeihen Sie mir, ich wollte nicht klatschen. Man weiß einfach. Ich lief im dunklen Zimmer auf und ab, die Wärmflasche um den Bauch gebunden und lutschte Huflattich-Pastillen. Ich sah Schmiele die dunkle Einfahrt heraufkommen. Ich wartete ein Weilchen. Dann kletterte ich an der Regenrinne auf den Balkon vor Tante Marthas Schlafzimmer. Die Fenster waren allesamt geschlossen, die Jalousien heruntergelassen. Ich sah nichts und hörte kein Wort. Aber ich war sicher, dass die beiden im Schlafzimmer meiner Tante waren. 3 oder 4 Mal erlauschte ich ein gedämpftes Geräusch, ein seltsames, gummiartiges Schmatzen, unbestimmbar und unverwechselbar zugleich. Möchten Sie wissen, was ich von Herrn Schmiele halte? Ich verehre Ihre Tante. Sie ist die letzte große Volksschauspielerin dieser Stadt. Aber wem ginge von Herrn Schmieles Tun schon das Herz auf? Die Banalität des geschäftlichen Verkehrs macht allenfalls verlegen. Möchten Sie zum Beispiel wissen, was hinter dem sogenannten Ikonenmassaker wirklich steckt? Darf ich Ihnen probeweise die wahren Zusammenhänge enthüllen? Nein. Aber wenn Sie so viel wissen, können Sie mir vielleicht in einer wichtigeren Frage weiterhelfen. Eine akustische Identifikation. Etwas, das wirklich aufgeklärt werden müsste. Kennen Sie so ein Geräusch? Ich kann es leider nur sehr unvollkommen nachmachen. Sie müssen es sich sehr feucht und sehr elastisch vorstellen. Es klingt organisch und technisch zugleich. Ich bin ganz Ohr. So in etwa. Aber auch so. Fahren Sie fort. Ich spüre die Dringlichkeit Ihrer Anfrage. Gönnen wir dem seltsamen Mischlaut ein wenig Einwirkzeit. Auch das Gedächtnis. Der Alte fing an, in den Taschen seines Smokings nach etwas zu suchen und zog schließlich ein zusammengeknalltes Stofftaschentuch aus seiner Hose. Er faltete es auseinander und ich sah, was er dort aufbewahrte. Auf dem blauen, alles andere als reinen Stoff seines Schnupftuchs lagen, leicht angekrümelt, aber im Wesentlichen unversehrt, drei große, rosafarbene Tabletten. Zero Spasma. Man ist nicht allein auf der Welt. Geben Sie mir auch eine, bitte. Ich habe 10 Tage keine mehr gehabt. Sie wissen, was das heißt. Oh, danke. Sie sind ein Engel, Sie sind... Mein Gott, jetzt erkenne ich Sie endlich. Sie sind Dr. Röntgen. Ja, nennen Sie mich ganz ungeniert so. Alle tun es, die den Film kennen und lieben. Auch Ihre Tante sagt seit damals, seit 4 Jahrzehnten, süßer Röntgen oder meine Röntgendoktorchen zu mir. Eine vergleichbar großartige Filmrolle habe ich nie mehr angeboten bekommen. Na, vielleicht hat es danach auch keine vergleichbar großartige Filmrolle mehr im deutschen Film. Aber sehen Sie nur, wer sich dort vor Ihrer Tante verneigt. Auch er ist gekommen. Ein geistlicher Würdenträger hatte dem Fest noch gefehlt. Seine Exzellenz, der Archidiakon von Odessa. Ihre Tante küsst ihm den paulinischen Ring. Es soll tatsächlich der Ring des Apostels Paulus sein. Des Apostels der Liebe, der Ring der Liebe. Den Ring der Liebe konnte ich von unserem Standort aus nicht erkennen, aber das gewaltige Holzkreuz, das dem Archidiakon von Odessa vor der fetten Brust baumelte, erkannte ich. Warum seine Exzellenz das Oberhaupt der Neupaulinischen Kirche in Berlin weilt? Seine Exzellenz, der Archidiakon von Odessa, war niemand anders als mein kurzzeitiger Chef, das Quadrat. Womit sich die riesige Missionsstation der Neupaulinischen Kirche in Wirklichkeit beschäftigt? Den rosa Jogginganzug hat er gegen eine schwarze, knapp knielange Kutte vertauscht. Es ist kein allzu großes Geheimnis. Darunter nackte Waden. Möchten Sie wissen, welche Interessen Herr Schmiele in diesem Zusammenhang vertritt? Und die nackten Füße in Pilgersandalen. Da kommt der Herr Schmiele auf uns zu. Sie entschuldigen mich, mich fröstelt. Aber ich werde nachdenken. Das Geräusch? Urlaubsende, Herr Esch. Ich wollte mir eben ein Bier holen, Herr Schmiele. Arbeitsbeginn. Keine Zeit mehr für ein Bierchen. Sie wissen sicher noch, wo Sie den Geländewagen geparkt haben? Hier ist der Schlüssel. Den Weg nach Lichtenberg brauche ich Ihnen gewiss nicht zu erklären. Dort sieht es inzwischen ein wenig anders aus. Aber ein Mann von Welt lässt sich von so etwas nicht irre machen. Warten Sie einfach, Ihr Mann wird kommen. Geben Sie dem fetten Schwein, was es verdient. Schicken Sie diesen Gotteslästerer, diesen falschen Propheten, schicken Sie seine Exzellenz, den Archidiakon von Odessa zur Hölle. Leider ist dieses Mal kein Schießeisen zur Hand. Sie müssen es wohl mit den Händen machen. Sofort? Sogleich, Herr K. Esch. Mit Gottes Hilfe wird Ihnen Ihr Werk auch dieses Mal gelingen. Hans Jürgen, wo rennt denn der Junge hin? Hast du ihn etwa... Hans Jürgen, sag mir die Wahrheit. Du willst ihn doch nicht heute... Wo wir uns heute an unserem ganz besonderen Tag... Martha, mein Goldstück, beruhige dich. Dein Neffe hat mit Dr. Röntgen gesprochen. Du weißt, der alte Röntgen weiß alles. Herr K. Esch braucht jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Ich habe ihn vorausgeschickt. Es wird Arbeit für ihn geben. Er ist ein wenig labil. Aber sind das nicht alle Suchenden vor dem Herrn? Hans-Jürgen, tu, was du tun musst. Ich bitte dich nur um eins. Hans-Jürgen, du bist kein schlechter Mensch. Heute an unserem ganz besonderen Tag. Der Junge ist gerade genesen. Bitte, bitte, nenne ihn nicht bei seinem Vornamen. Das wird nicht nötig sein, Martha, mein Goldstück. Komm, komm. Seine Exzellenz, der Archidiakon von Odessa, möchte sich verabschieden. Und dann wird es auch langsam Zeit für uns beide. Bei Gott, heute Nacht ist es endlich soweit. Schau mich nicht so an, Hans-Jürgen. Jesus im Himmel, du bist unwiderstehlich. Ich könnte an meinem Geburtstag vergessen, wie alt ich bin. Iwans Geländewagen stand auf einem Parkplatz der Freien Universität, so wie ich ihn vor 10 Tagen abgestellt hatte. Ich öffnete die Autotür und hielt den Atem an. Bevor ich losfahren konnte, gab es ein kleines Entsorgungsproblem. Alle Tiere sind unsere Freunde, die ältesten Freunde der Menschheit. Ich hatte Iwans Kampfhündin und ihre beiden Welpen damals mit dem Wagenheber erledigt und unter den Fahrersitz gestopft. Seitdem hat es fast jeden Tag über 30 Grad gehabt. Ich wickelte die Kadaver in eine Decke und warf sie ins Gebüsch. Ich fuhr mit herabgelassenen Scheiben bis Lichtenberg. Aber als ich ausstieg, konnte ich sicher sein, selbst nach verwesendem Kampfhund zu riechen. Das Gelände schien mir noch finsterer geworden. Es dauerte, bis ich das richtige Gebäude wiederfand. Mit dem Wagenheber drückte ich ein Kellerfenster auf. Drinnen war Licht. Wahrscheinlich ließ man es für die Palmen brennen. Bis auf die Pflanzen hatte sich alles verändert. Der Schießstand war verschwunden. Das Gewölbe hatte sich in eine Art Kapelle verwandelt. Ein rotbespannter Altar. Eine gewaltige, kupferne Schale, halb voll mit Wasser. Wahrscheinlich ein Taufbecken. Und viele, viele riesige schwarze Kerzen. Ich suchte nach einem guten Versteck, aber ich habe kein Talent für so etwas. Als ich jemanden kommen hörte, schlüpfte ich hinter einen der schwarzen Vorhänge, die überall vor den Wänden hingen. Erst als ich dahinter stand, begriff ich, dass der schwere Stoff absolut lichtundurchlässig war. Ich sah nichts mehr, roch toten Hund und hörte Stimmen näher kommen. Ich sage nochmal auf Deutsch, speziell für die beiden Neuen. Respekt, Würde, Ehrfurcht. Das ist es, worauf dem Chef ankommt. Ja, am besten, ihr denkt an Matraurius. Gott und die Welt tapsten über den Betonfußboden an meinem Versteck vorbei. Es kam nicht viel Luft hinter den Vorhang. Mir war ganz schwindelig von meinem Gestank. Also ich zum Beispiel. Ich sage euch das ganz offen. Ich denke an meine Hundchen, die mir dieser Araber entführt hat. Es lag vor allem an Iwans Wagenheber. Ich hatte versäumt, die Kampfhundreste abzukratzen. Irgendwann ging dann die Musik los. Orgel, wenn euch Gesinge. Wenn euch das einfällt, dann müsst ihr während der Messe bloß mich anschauen. Und stellt euch vor, einer hätte euch so zugerichtet, wie man mich zugerichtet hat. Und es fing an, zusätzlich nach Weihrauch zu riechen. Hier stinkt da irgendwas. Tote Ratte oder so. Das war und ist das Schlimmste. Zündet mal gleich die Kerzen an. Diese Mischung aus Ehrfurcht und Kadaver. Ich wagte, den Vorhang ein Stück beiseite zu schieben. Ich sah viele Hinterköpfe, kniende Menschen von Weihrauchdunst und irgendeinem Kunstnebel umwabert. Bis auf die Kerzen brannte kein Licht mehr. Vielleicht fiel mir deshalb zunächst gar nicht auf, dass alle nackt waren. Vor mir kniete eine unbekleidete Gemeinde. Blanke Haut, käsige Kehrseiten, dicht gereiht bis an den Altar. Dort stand vom roten Altartuch hüftabwärts gedeckt der Archidiakon von Odessa, das Oberhaupt der neupaulinischen Kirche. Und ich zweifelte nicht daran, dass er, abgesehen von seinem Kreuz und dem Ring des Apostels Paulus, genauso nackt war wie seine versammelten Berliner Anhänger. Wissen Sie, womit seine Berliner Missionsstation in Wirklichkeit beschäftigt ist? Sie werden sehen, die nackte Wahrheit bleibt noch hinter der Banalität unserer Erwartungen zurück. Verflucht. Tante Martha küsste dem nackten Quadrat die Hand. Den Ring des Apostels Paulus konnte ich von meinem Versteck aus nicht erkennen. Aber Tante Martha erkannte ich. Ich erkannte sie, obwohl ich sie nur von hinten sah und obwohl sie splitternackt war. Sie kniete zusammen mit H.J. Schmiele vor dem Altar. Nicht einmal Sandalen hatten die beiden an. Ich spürte, wie mein Rücken vereiste. Meine Arschbacken krampften sich zusammen. Jetzt hätte ich mein letztes arabisches Monatsgehalt für 1,5 Zirrospasma und 2 Schluck lauwarmes Berliner Pilz gegeben. Jesus im Himmel, du bist unwiderstehlich. Ich könnte an meinem Hochzeitstag vergessen, wie alt ich bin. Ich zog den Kopf wieder hinter den Vorhang. Ich bin keiner dieser Verrückten, die immer so die nackte Wahrheit vor Augen haben müssen. Ich nahm den Kadavergeruch kaum mehr wahr. Mit Gottes Hilfe hatte der Weihrauch den Verwesungsduft besiegt. Das erste Oxyneuris-Zittern ging zügig in ein unkontrollierbares Schütteln über. Draußen vor dem Vorhang war die Musik verstummt. Meine Kiefer krampften sich ruckartig zusammen. Dieses Mal gelang es mir, mich nicht in die Zunge zu beißen. Die Messe hatte irgendeinen Höhepunkt erreicht. Ach Gott, Jungchen. Die ganze Gemeinde schien in gemeinsamer Anspannung den Atem anzuhalten. Ich weiß gar nicht, wie ich hier dafür meine Zähne klappern. Und die Urpalme. Dann das Geräusch. 5 Samen. Es war dasselbe Geräusch. 2 sind schon am Keimen. Das ich nachts auf dem Balkon aus Tante Marthas Schlafzimmer gehört hatte. Jungchen, wie hast du die nur herausgebracht? Ich ließ den Vorhang, so wie er war. Psst, verrat es nicht. Ich sah nichts. Es ist bestimmt ein Geheimnis und soll dein Geheimnis bleiben. Ich roch fast nichts mehr. Komm her. Dein altes Tantchen muss dich jetzt ganz arg küssen. Mein Rumpf war aus Eis. Aber mein Kopf hörte nicht auf, sich bildlich vorzustellen, was ich weiterhin hören musste. Irgendwann war die Messe zu Ende. Viele, viele nackte Füße patschten an meinem Versteck vorbei. Ich wartete ab. Ab und zu wechselte ich den Wagenheber von der rechten in die linke. Längst hörte ich nur noch 2 Stimmen vom Altar her. Sie sprachen in zweierlei gebrochenem Englisch. Treptow-Englisch. Englisch vom Schwarzen Meer. Am Ende eines schweren Oxyneuris-Schubes fühlt man sich nicht schlecht. Im Gegenteil. Freudige Erleichterung, fast Euphorie erfasst den Kranken. Wärme und das Gefühl frischer Kraft breiten sich in den Gliedmaßen aus. Ich nahm den Wagenheber in die rechte Hand und trat zu den beiden hinaus. Mein lieber guter Esch, verzeihen Sie mir, dass ich Sie wieder so lange warten ließ. Noch dazu in diesem schlecht temperierten Vorzimmer. Seit Wochen versuche ich, die Aircondition repariert zu bekommen. Aber Sie wissen ja, wie das heutzutage so mit den Spezialisten ist. Gute Handwerker, gibt's das überhaupt noch? Ich muss mich kurz fassen, mein Flugzeug wartet. Unsere kleine Probezeit ist zu Ende. Ich denke, wir bleiben zusammen. Es gibt so viel zu tun in unserem neuen Berlin. Wie geht es Ihrer Hand? Ihre Tante hat von einer Verletzung gesprochen. Ich folge dem langen Flur hinter Schmieles Büro. Ist ja nur noch ein Pflaster. Kein Fenster. Also auf dem Weg der Besserung. Eine verschwenderisch starke Deckenbeleuchtung. Ab heute führt sie unser Fräulein Luzi vor Zimmer Nord. Ich glaube, der Gang führt in nördliche Richtung. Stellen Sie sich bei ihr vor. Ich passiere bereits die dritte Palme. Sofort. Gewächse aus Pflanzen, Hydrokultur. Sogleich, Herr K. Esch. Unnatürlich gesunde, knallgrüne Blätter. Als ich unten im Gewölbe den Vorhang beiseite schob, brannten nur noch am Altar ein paar Kerzen. Die beiden sahen mich erst sehr spät kommen. Das Quadrat stand mit dem Rücken zu mir und verdeckte mir die Sicht auf Ivan. Der Dicke steckte bereits wieder in seinem Jogginganzug und packte seine Messutensilien in einen großen, mit rotem Samt ausgeschlagenen Koffer. Goldene Kelche, Gummischläuche, mächtige Spritzen mit vernickelten Kolben. Eine Art Pumpe, ein zierliches Ding, fiel ihm aus der Hand. Als er sich bückte, waren ich und der Wagenheber schon bei ihm. Sehr dicke Menschen sind motorisch benachteiligt. Außerdem war der Archidiakon von Odessa sichtlich erschöpft vom Vollzug der heiligen Handlung. Ivans Kampfhundwelpen waren in ihrer Tollpatschigkeit ähnlich leicht zu treffen. Eschi, du krankes Schwein. Seien Sie ehrlich, was hätten Sie an? Was hast du mit meinen Hundchen? Was hast du meinen Babys angetan? Ivan saß im Rollstuhl, seine Beine waren dick bandagiert. Offensichtlich hatte ihn hüftabwärts am meisten Schrot erwischt. Sein rechter Arm lag in einer Schlinge. Einarmig brauchte er elendlang dazu, seinen Rollstuhl um den Altar und um das im Weg liegende Quadrat herum zu manövrieren. Ich mach dich alle, Eschi. Und sogar wenn du mich schaffst, kriegen wir dich. Stellen Sie sich das Ganze bildlich vor. Ihr erster Freund in der neuen alten Heimat, ein lieber Treptower Bodybuilder, rollt auf Sie zu. Dann wird Schmiele mich und den Chef rächen. Er hat nur die linke, um dich anzuschieben. Wir wissen alles. Sie stehen da mit einem Wagenheber, mit dem Wagenheber des Geländewagens Ihres Freundes. Ich weiß sogar, wie du mit Vornamen heißt. Ihre rechte Hand blutet ein bisschen, nichts Schlimmes. Soll ich es dir sagen? Sie haben sich den Handrücken am Kreuz des Archidiakons der Neupaulinischen Kirche von Odessa aufgekratzt. Soll ich es dir jetzt sagen? Wir wissen alles, Eschi. Ich bin im Nordtrakt von Schmieles Firma angekommen. Ich glaube es zumindest. In diesen fensterlosen Fluren ist die Himmelsrichtung schwer zu bestimmen. Aber es ist deutlich kühler hier. Irgendwo wartet ein Fräulein Luzi auf mich. Es gibt keine Wegweiser. Aber in den Türen sind große Namensschilder. Gerhard, Helmut, Helmut, Willi, Georg, Ludwig, Konrad. Es stimmt, dass ich meinen Vornamen nicht leiden kann. Ich hasse ihn sogar. Ja, ich lasse ihn, solange ich denken kann. Aber es soll keiner sagen, dass ich Amok laufe, wenn ich meinen Vornamen doch mal hören muss. Ich mochte es, wie Ivan Eschi zu mir gesagt hat. Eschi! Mit Treptower Zungenschlag. Du Schwein! Du krankes Schwein! Ich gebe viel auf Freundschaft. Eschi, du... Ohne einen Freund ist man verraten und verkauft. Araber! Bei den Arabern sowieso. Soll ich dir... Und zu Hause, erst recht. Also ging ich in der Lichtenberger Kapelle langsam rückwärts. Soll ich dir jetzt sagen, wie du wirklich mit Vornamen heißt? Ivan verfolgte mich mit seinem Rollstuhl. Ich sage dir jetzt. Wir drehten ein paar Runden um den Altar. Sage ich dir. Wenn Ivan am Quadrat vorüberrollte, nahmen die Gummiräder frisches Blut auf. Ivan wurde nicht ruhiger, aber sichtlich schwächer. Ich musste sehr langsam gehen, dass er mir überhaupt noch nachkam. Als er einen Krampf in der Hand bekam und überhaupt nicht mehr schieben konnte, fing er zu schluchzen an. Eschi. Sag mir nur eins. Ich machte einen schnellen Schritt auf ihn zu und warf ihm den blutigen Wagenheber in den Schoß. Hast du meine Hundchen lange leiden lassen? Sollte ich meinen Freund Ivan in Halbwissen und dunklen Ahnungen schmoren lassen? Bist du grausam zu ihnen gewesen? Wo ihn doch nach der ganzen Wahrheit dürstete? Sag mir wenigstens die Wahrheit. Ich bin nicht Jesus, aber ein Sadist bin ich auch nicht. Sag mir die ganze Wahrheit. Also ließ ich mir aus dem Stand ein Geschichtchen einfallen. Ich erfand eine alte Schweizer Schauspielerin, eine angebliche Freundin meiner Tante. Ich erzählte Ivan... Ich hätte der alten Dame die verfluchten Kläffer übergeben. Und die Hunde wären von der guten Frau auf ihren Altersruhesitz an den Genfer See mitgenommen worden. Ich bin kein begabter Lügner, aber ich weiß, dass man dick auftragen muss, wenn man etwas als die ganze Wahrheit verkaufen will. Ivan glaubte mir aufs Wort. Er heulte in einer Tour und kratzte mit den Fingernägeln das verkrustete Hundeblut vom Wagenheber. Zum Glück klebten keine Haare am Eisen. Dann erzählte er mir alles, was er wusste. Es war nicht viel. Das Quadrat hatte den starken Ivan immer nur zum Angstmachen und Kaputthauen eingesetzt. Für Ivan waren die illegale Ausfuhr von Sportflinten und der Schmuggel wurmstichiger Ikonen das Höchste, was er sich unter internationalem Handel vorstellen konnte. Der gute Mensch aus Treptow hielt ausgerechnet Schmiele für den engsten Vertrauten des verstorbenen Archidiakons von Odessa. Schließlich hatte Ivan sich ausgeschluchzt. Vorbei ist vorbei. Die ganze hier mache mit den Gummischläuchen. Also, Feschi, du bist ein verdorbenes Früchtchen, aber du hast meine Hundchen, die hast du leben lassen. Also muss ja doch ein kleiner guter Kern in dir sein. Pass auf, was ich jetzt zu dir sage. Vorsicht vor Schmiele. Ich weiß nicht, was Schmiele für den Chef gemacht hat. Die steckten immer alleine die Köpfe zusammen. Dreimal sind sie zusammen in die Schweiz geflogen, mit dem Privatjet von Schmiele. Ist ja auch real. War es auf jeden Fall. Schmiele ist Nordpol. Ich ahnte ungefähr, was Ivan damit sagen wollte. Verstehst du? Ich ließ ihn im Keller sitzen und fuhr mit seinem Geländewagen los. Nordpol. Ivan sollte nie riechen müssen, wie es in seinem schönen Auto endgültig roch. Ich steckte den Wagen auf einem Parkplatz am Wannsee in Brand und lief von dort zu Fuß bis an Tante Marthas Villa. Ich verirrte mich in den stillen Sträßlein von Berlins bester Wohngegend und brauchte Stunden. Mein lieber junger Freund. Im hellen Morgenlicht kroch ich in Tante Marthas Gästebett. Ich darf Sie doch Freund nennen. Ich schlief einen Tag und eine Nacht. Sie wollen die ganze Wahrheit wissen. Als ich aufwachte, lag ein Brief für mich auf dem Nachtkästchen. Was hat jenes seltsam schlüpferige Geräusch zu bedeuten? Ein kleines himmelblaues Kuvert. Glauben Sie mir, ich habe viel gehört und gesehen in diesem Leben, vor allem hier, in unserem schönen, dummen, armen Berlin. Hauchdünnes, mit Zitronenaroma parfümiertes Briefpapier. Gerade eben kam im Fernsehen, dass seine Exzellenz tot aufgefunden worden ist. Erschlagen. Hellgraue Tinte. In einem blutbesudelten Jogginganzug. In einem rosa Jogginganzug. Dr. Röntgen hatte mich in meiner Not nicht vergessen. Jener Schmiel ist geschäftlich ans Schwarze Meer geflogen. Aber ich mag Sie nicht mit Einzelheiten innervieren. Wir glauben beide nicht an Gott. Schmiedes Firma ist größer, als ich dachte. Wissen Sie schon, wo Sie sich hier in Berlin Ihr Cerospasma besorgen können? Der illegale Ikonenhandel ist natürlich eine marginale Sache. Ach, die Kunst. Noch läuft jede Kunst nur am Rande mit, wie die Religion als fünftes Rad im Rinnstein der wahren Geschäfte. Aber das wird sich ändern. Alles wirklich Böse braucht seine Zeit. Genau hier bin ich schon einmal vorbei. Bis dahin ist weiterhin viel Geld mit Mutter Chemie zu verdienen. Man sagt, ganz Russland, die schmerzgeweitete russische Seele, schreie zurzeit nach Wahrheit. Vorne am Eck wieder eine dieser abscheulichen Tage. Ich helfe Ihnen gerne noch mit Cerospasma aus, falls Sie noch keine eigene Quelle aufgetan haben. Gestern habe ich Dr. Röntgen besucht. Fragen Sie um Gottes Willen nicht Schmiele, ob er Ihnen etwas besorgen kann. Und wenn er 100 Mal an der Quelle sitzt, fragen Sie ihn nicht. Er hat nur ein einziges Hans Zimmer. Hans-Jürgen Schmiele, das ist... Ein Einzimmer. Ich will nicht ausfallen werden. Sagen wir, H.J. Schmiele ist... Das Packeis. Aber mit Ausblick über einen kapitalen Fetz in Berlin. Bitten Sie ihn nie um etwas. Ich bekniee Sie als Ihr väterlicher Freund. Bitten Sie diesen Mann nie um etwas. Der Gute hat mir ein Röhrchen Cerospasma geschickt. Aber ich schweife ab. Das geheimnisvolle Geräusch. Ein ganzes Röhrchen. Ich glaube, ich kann Ihnen da einen kleinen Hinweis geben. Die Hälfte seines eigenen Vorrats. In meinen besten Mannesjahren, kurz nach den Dreharbeiten zu Strahlen der Liebe, musste ich mich einem operativen Eingriff unterziehen. Eine unangenehme Sache. Eine Zyste im letzten Stück des Verdauungstrakts. Deine Quelle ist eine alte Wilmersdorfer Apotheke. Schmerz. Eine Liebhaberin des deutschen Nachkriegs. Damals im Krankenhaus habe ich ein ganz ähnliches Geräusch gehört. Unmittelbar vor der Operation musste der Enddarm medizinisch gereinigt werden. Sie hält ihn kurz. Verzeihen Sie meine Deutlichkeit. Er muss Gegenleistungen erbringen. Man weiß einfach zu viel. Schmiele vertritt seit 7 Jahren die Ostinteressen einer großen Pharmafirmenfamilie. Das Mutterhaus sitzt in der Schweiz. Man soll niemandem und nichts seine Herkunft verübeln. Unser Cerospasma kann nichts dafür, dass es von dort herkommt. Ich habe jetzt immer 1/4 Liter Bier in meinem Flachmann bei mir. Pillenschmiele nennt man unser Berliner Packeis am Ural wie am Kaukasus. Pillenschmiele, ein deutsches Fremdwort in 12 eurasischer Sprache. Sagen Sie nicht, dass ich tablettenabhängig bin. Träumen Sie in schwachen Momenten noch vom großen Überblick? Ja, jenes freischwebende Auge. So höchstens die halbe Wahrheit. Hoch über dem Kaukasus, hoch über dem Ural, hoch über den Schweizer Alpen. Mild und doch klar, klar und dennoch mild, gibt es das Licht und zieht es das Licht an sich. Strahlen der Liebe. Schmieles Firma nimmt kein Ende. Mir ist nie mehr eine vergleichbar großartige Rolle angeboten worden. Erschrecken Sie nicht. Ich weiß natürlich, wer seine Exzellenz mit dem Wagenheber gesegnet hat. Ich vermute, dass ich immer noch oder schon wieder im Nordtrakt des Gebäudes bin. In unserem Berlin gibt es keine Geheimnisse. Hier und jetzt ist dies unser Geheimnis. Es gibt keine Geheimnisse. Hier im Reich von H.J. Schmiele gibt es keine Wegweiser. Und machen Sie sich kein allzu schlechtes Gewissen. Es muss ein Prinzip dahinter stecken. Die Vergeistigung des Archidiakons von Odessa ist nur das illegale Vorspiel einer großen Legalisierung. Und diese lächerlichen Türschilder. Gerhard, Helmut, Helmut, Willi, Georg, Ludwig, Konrad. Sie haben den Dicken in gewisser Weise auf moderne Weise heilig gesprochen. Alles wird klarer und nüchterner. Ich glaube, mir dämmert allmählich, was Schmiede damit bezweckt. Es besteht gute Hoffnung, dass auch unser Cirrusplasma eines Tages rezeptfrei erhältlich ist. Strahlende Liebe war Tante Marthas erster Spielfilm und ist bis heute ihr bester geblieben. Billig? Gewiss nicht. In wunderbarer Konsequenz. Rezeptfrei. Wird uns den ganzen Film lang der Vorname des männlichen Helden erspart. Ich habe Dr. Röntgen gefragt, wie es zu dieser göttlichen Verschonung kam. Ein absolut unübliches Verfahren. Röntgen hat mir erzählt, stellen Sie sich vor, dass der Vorname des Strahlendeckers erst in der allerletzten Schnittfassung im Mutternegativ des Films ausgemerzt wurde. Man hat das letzte Wort in gnädiger Klarsicht in das Sterbenswörtchen ihrer Tante direkt von der Tonspur gelöscht. In wahrer Liebe zum Zuschauer. Beim heutigen Stand der Technik wäre das kein Problem, aber Sie kennen den Film. Hat man dieses Wort schließlich doch noch eliminiert. Da ist dieses hässliche Restgeräusch unmittelbar bevor die Musik des Nachspanns einsetzt. Alles wird klar. So klar. Es geht zu Ende. Kommen Sie. Jetzt darf ich sagen, komm. Komm, Geliebter. Cirrusplasma Berlin von Georg Klein. Die Rollen und ihre Darsteller waren Tante Martha, Carmen Maya Antoni, H.J. Schmiele, Friedrich Karl Pretorius, K. Esch, Armin Rohde, Dr. Röntgen, Friedrich Schönfelder, Ivan, Steffen Schult. Technische Realisation Markus Hassler, Werner Jäger und Barbara Göbel. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Regie Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.